immerhin. Ich bin kein Gespenst. Ich bin kein Spuk. Leben kocht in meinen Adern. In des Lebens treuster Sohn. Doch durch jahrelangen Umgang mit den Toten nahm ich alle verstorbenen Manieren und geheime Seltsamkeiten. Thank you.